Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag, 16 Uhr hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv. Heute in der Sendung. Vor knapp zwei Wochen, am 23. Juli, gab es in Berlin eine Demo in Gedenken an Ferhat Mayouf, der genau ein Jahr zuvor im Knast von Moabit ermordet war, wie viele Beobachterinnen und Mitgefangene sagen. Und diese Demo nahm sich zum Anlass, Gefangene und ihre Angehörigen zu Wort kommen zu lassen und laut und wütend gegen Knäste zu demonstrieren. Beides scheint gelungen zu sein, obwohl nur knapp 200 Leute zu der Demo gekommen sind. Aber von den Eindrücken, die wir dort aufgenommen haben und die ihr heute hier in der Sendung hören könnt, werdet ihr eine ganze Menge mitbekommen, was es heißt, Gefangener zu sein, der wehrlos der Gewalt von Schließerinnen ausgeliefert zu sein, die oft auch Faschistinnen und Faschisten sind, gerade in der JVA Moabit. Wir werden da einige Beispiele hören. Oder aber auch Angehörige zu sein und in diesem Apparat Kinder, Freunde, Verwandte besuchen zu müssen. Und was es heißt, Angehörige von Menschen zu sein, die von der Polizei oder Schließerin ermordet wurden. Und wir werden da gar nicht viel Musik spielen können heute, weil das Material ist so umfangreich. Und ich möchte euch gern so viel wie möglich davon vorspielen können. Deswegen starten wir gleich erstmal mit einem akustischen Eindruck, aufgenommen vor der JVA Moabit in Berlin am 23. Juli am späten Abend. Genau vor einem Jahr wurde Ferhat Mayouf durch den Knast Moabit ermordet. Seine Zelle brannte, er schrie mehrere Minuten lang um Hilfe und die Hilfe kam aber nicht und er starb an den Folgen. Ferhat kam aus Algerien, war 36 Jahre alt, Person of Color. Die Justiz spricht in dem Fall von Suizid, aber wir wissen, es war Mord. Zum Hintergrund, er kam im Juni letzten Jahres aufgrund des Vorwurfs eines Diebstahls in U-Haft und eigentlich war es ein kleiner Delikt und die Tatsache, dass er keinen deutschen Pass hat, muss an der Stelle erwähnt werden. In diesem Zusammenhang thematisieren wir Rassismus und Polizeigewalt. Rassismus bedeutet nicht nur Benachteiligung und Diskriminierung im Alltag wie auf Wohnungsmarkt, Schule und Arbeitsmarkt, sondern Rassismus bedeutet für Menschen täglich Schikane, Misshandlung, Folter und Mord durch Staat und Justiz. Von Racial Profiling bis rassistischer Grenzpolitik. Wir wollen starten mit einem Bericht von einem Insassen, der die Nacht den 23.07. miterlebt hat. Ferhat Mayouf, das war Mord. Es war Freitag, der 24.07.2020 und auf der Station Teilanstalt 1B4 unter der Leitung Frau Gedra blickte man in leere, traurige und verstörte Gesichter. Es gab einen Brandtod in der Nacht vom 23.07.2020 auf den 24.07.2020. In jeder Nacht gegen 21.50 Uhr telefonierte ich mit meiner geliebten Freundin, um ihr gute Nacht zu sagen und dass ich sie vermisse. Kurze Zeit später legte ich mich ins Bett bei weit geöffneten Fenstern und schaute TV. Draußen unterhielten sich der Zellenblock B und C der Teilanstalt ein. Plötzlich sagte ein Insasse, da ist Rauch. Ich sprang auf und lauschte am Fenster. Der C-Block sagte, es ist im B-Block, vierte Etage. Also meine Station. Eine durch Zufall laufende Fluse auf dem Hof wurde von dem C-Block angebrüllt, dass im B-Block Rauch ist. Ich ging mit einem Glas an meine Zelltür und lauschte durch dieses, um zu hören, was los ist.

und zwar eine Gedenkkundgebung an Fehad Maiouf, in der viele Stimmen zu Wort kamen, nicht nur über ihn, sondern auch von anderen Gefangenen und von Angehörigen. Hören wir hier zum Beispiel mal einen Beitrag, den die Mutter des gerade eben gehörten Gefangenen Kai verfasst hat über einen Besuch in der JVA Moabit. Ja, dies ist ein Beitrag von Sabine, der Mutter von Kai. Dieser Bericht trägt den Titel 491. Anfang der Woche war mal wieder Besuch bei Kai geplant. Seine wichtigsten weiblichen Personen im Leben saßen im Auto und fuhren zum Knast. Ich wurde begleitet von meiner Mutter und Kai, seiner Freundin. Meine Mutter durfte nicht mit hinein in den Knast, war uns aber allen Corona-bedingt bekannt. Sie lief vor dem Knast spazieren und sah sich mal genauer um, ihre Aussage. Was hätte sie dort sehen können, außer die graue, hässliche Mauer? Ich weiß es nicht. Grashalme zählen oder Parkplatz abschreiten. Sie blieb aber nicht unbemerkt und wurde zeitnah von einem Justizonkel angesprochen, ob er helfen könne. Sie sagte nur, nein, die anderen sind dort drin, und zeigte auf den Knast. Er nickte und wünschte ihr einen guten Tag und ging. Wäre es in Berlin passiert, hätte sie gleich einen Platzverweis bekommen oder Schlimmeres. Wie schon mal erwähnt, die Brandenburger ticken anders als die Hyänen in Berlin. Kais Freundin und ich gingen zur Anmeldung und gaben unsere Ausweise ab. Vorher hatten wir die Corona-Selbstauskünfte ausgefüllt. Nun warteten wir auf das Personal vom Besuchszentrum und dort die Sicherheitskontrolle über uns ergehen zu lassen. Bei mir ging es wie immer flott, komplett alles abgeben. Bin nur dankbar, dass wir uns nicht auch noch ausziehen mussten. Schon diese Kontrolle ist unangenehm und wenn ich darüber nachdenke, wie müssen sich die Inhaftierten in den Knästen fühlen, wenn sie durch die Schlusen bei Kontrollen schikaniert und übertrieben hart behandelt werden? Wie solche Repressionen aussehen können, wissen wir alle nur zu gut. Menschenverachtende und menschenrechtsverletzende Vorgehensweisen der Schlusen wurden schon des Öfteren beschrieben. Wir wurden nun ins andere Haus begleitet. Letztes Mal ließen sie uns in der Schleuse stehen. Oh Mann, scheiß Gefühl, nicht vorwärts oder rückwärts zu können. Für mich war damals klar und auch für die Zukunft, das mache ich nicht nochmal mit. Ich lasse mich nicht in einer kleinen Schleuse mit verschlossenen Türen abstellen. Panik pur. Ja, ich hab's verstanden. Wer den Schlüssel hat, hat die Macht. Ich ziehe meinen Hut vor allen Inhaftierten, die dieses tagtäglich aushalten müssen. Auf Dauer macht es jeden Menschen kaputt. Das kann ja wohl nicht das Ziel der deutschen Justiz sein, oder? Können doch mal die Position tauschen und dann sehen wir mal, wie viele von denen es schadlos überstehen. Wenn Positionstausch, dann aber bitte mit allen Schikanen und Repressalien, die die Inhaftierten auch erleiden müssen. Können die Mitarbeiter der JVAs überhaupt noch in den Spiegel schauen? Zurück zum Besuch. Warum heißt dieser Bericht 491, fragt ihr euch? Es dauerte 491 Tage, bis ich endlich meinen Sohn in den Armen halten durfte. Meinen Sohn spüren und knuddeln nach so langer Zeit war unbeschreiblich. Im Vorfeld sagte man Kais Freundin und mir, kurze Umarmungen sind erlaubt. Kais Freundin betrat den Raum als Erste und griff sich gleich Kai. Dieses mit anzusehen war kaum auszuhalten für mich. Liebe pur. Sie drückten sich und strichen sich zärtlich über den Rücken und drückten sich immer wieder. Mir stieg das Wasser bis in die Augen hoch. Reiß dich zusammen, dachte ich nur. Gib dir jetzt nicht die Blöße und heul vor den Schlusen. Mir wurde heiß, kalt und schlecht. Wechselbad der Gefühle und reinstes Chaos in mir. Mein Kampf im Körper war eröffnet. Welches Organ er letztendlich gewinnen würde, war schnell klar. Ich fing an zu schwitzen und es brodelte in mir. Zum Glück war mein Getränk gekühlt und ich legte mir die kalte Flasche ins Genick. Kühlung, bitte und schnell. Es gibt nur noch wenige Momente, an denen ich zu nah am Wasser gebaut bin. Die Haftzeit von Kai hat uns alle verändert. Sie macht uns aber auf jeden Fall nicht hilfloser. Im Gegenteil, wir sind wütender, kritischer und rebellischer geworden. Kais Freundin lag noch immer Kai in seinen Armen und ich sagte nur zu der Frau rechts neben mir, sie nimmt meine kurze Umarmungszeit auch dazu. Nach einer kleinen Unendlichkeit war ich an der Reihe. Ich drehte mich wieder zu der Frau um und sagte ihr kämpferisch, so, nun kommt die erste Umarmung nach 491 Tagen. Schweigen im Raum und ich umarmte meinen Sohn. Wir nahmen Platz an einem Tisch. Gestört wurden wir nur durch die Arbeiter im Hof. Inhaftierte kratzten das Unkraut aus den Fugen der Platten. Nervige Geräusche und sinnlose Arbeit. Ein Brenner hätte es auch getan. Zum Glück für mich flossen keine Tränen, bei keinem von uns. Wir redeten viel über seine Haft und wie dann seine Resozialisierung aussieht. Seine Zelle ist über 20 Stunden am Tag verschlossen, nichts passiert. Es wurden ihm Schach- und Gitarrenkurse angeboten. Ich glaube nicht, dass mein Bengel jemand Schach spielen würde. Gitarre spielen kann er eh nicht. Beim damaligen Löschversuch verletzte er sich am Daumen und wurde nicht adäquat behandelt. Der damalige Einsatzleiter aus der GESA nahm Kai nicht wie vom Arzt im Krankenhaus gefordert die Handschellen ab. Somit konnte nicht geröntgt werden, um zu sehen, ob noch Splitter in der Wunde sind. Ein Nähversuch hinter Kais Rücken ließ er selber nicht zu. Also hat der Bulle von der GESA schuld, dass mein Bengel den Daumen nicht mehr zu 100% bewegen kann. Zum Glück haben wir die Beweisunterlagen zu Hause. Sprachlos. Außer Pflasterwechsel und Ibu-Heilmittel wurde er im Knast Moabit nicht weiter behandelt. Sie boten ihm auch Arbeit im Knast an. Dies lehnte er aber aus medizinischen Gründen ab. Damals im Moabit sagte man ihm fortlaufend, sollte er die Arbeit annehmen und diese dann abbrechen, würde man seine Vergünstigung kürzen. Erpressung pur. Die denken, man gibt den Inhaftierten eine Schmerztablette und alles ist gut. Diese Androhungen haben sich bei Kai auf der Festplatte eingebrannt. Und nun lehnt er jegliche Arbeit innerhalb des Knastes ab. Sollte er in den offenen Vollzug wechseln dürfen, ist sein erster Gang zum Chiropraktiker, anschließend Physio und erst dann kann er wieder loslegen mit Arbeit. Die beiden Turteltauben schmachteten sich an und es gab Momente, in denen wir kurz schwiegen. Blicke sagen bekannterweise mehr als 1000 Worte. Durch die mehrfach täglichen Anrufe gab es kaum noch Themen, über die wir hätten reden können. Wir fingen an zu lästern über seine Resozialisierung, die wohl noch irgendwo ausgebrütet werden muss. Wie immer bestellte ich Kai liebe Grüße von allen. Ich frage mich nun, kann man jemals der Justiz verzeihen, obwohl sie den Inhaftierten alles genommen hat? Wir verabschiedeten uns von dem Bengel und dann nur schnell raus. Draußen nahmen wir dann die Oma in den Arm und gaben ihr einen Kuss von Kai. Dann fuhren wir auch schon los und verließen diesen Escape Room. Wir sind nicht alle! Es fehlen die Gefangenen! Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Genau, ihr hört Radioaktiv Berlin und zwar auf den Frequenzen der freien Radios in Berlin und Brandenburg. In Berlin auf der 88,4 und in Brandenburg auf der 90,7, vor allen Dingen im Potsdamer Raum. Wir machen weiter mit unserer Berichterstattung über den Gedenkveranstaltung für Ferhat Mahiouf, der sich dann eine laute und wütende Demo anschloss. Wir haben eingangs ja schon ein bisschen Atmosphäre vom Knast mit Feuerwerk gehört. Jetzt aber ein weiterer Beitrag, den Gefangene aus Moabit speziell zu diesem Tag verfasst haben. Folgende Zeilen erreichten uns aus dem Knast Moabit. Wir kommentieren sie an dieser Stelle nicht, weil alles gesagt wird. Zeigt euch solidarisch mit ihnen, indem ihr bei der anschließenden Demo laut und wütend seid. Zum Todestag von Ferhat Mahiouf gibt es einige Gedanken der Gefangenen aus Moabit. Für uns ist klar, was zum Tod von Ferhat geführt hat. Zum Tod von vielen Gefangenen vor Ferhat und was potenziell lebensgefährlich für jeden Gefangenen hier ist. Der strukturelle Faschismus, die repressive, oft rassistische und immer menschenfeindlicher Geist, der den Bütteln des Justizsystems innewohnt. Die Faschistinnen und Faschisten der Justiz sind in der höheren Etagen und Bildungs- bzw. Gehaltsgraden oftmals perfekt sensibilisiert und trainiert, ihre menschenverachtende Gesinnung zu verstecken und diese bloß nicht offensichtlich oder gar beweisverwertbar ans Tageslicht treten zu lassen. Doch lässt man harte Entscheidungen und Urteile sprechen, tarnt sich hinter Law and Order, tauscht sich hinter vorgehaltener Hand aus oder lässt seine Gesinnung in einschlägigen, geschlossenen Chatgruppen freien Lauf. Zwei Schweine, die nicht mal die Mühe machen, ihre rassistischen, faschistischen Taten und Worte zu verbergen, von denen jeder ihrer Kollegen und Vorgesetzten und damit auch die Senatsverwaltung für Justiz weiß, weil sie handeln, reden und denken wollen, wir heute namhaft machen. Das erste Schwein heißt Martin Schändler, ein rassistischer Gewalttäter in Uniform. Eine gewisse Affinität zum Kickboxen in den 90er Jahren und einige Erfahrungen mit diesem Kampfsport ließen Schändler den Spitznamen Boxer zukommen. Schändler ist der harte Hund der Justiz, mit Vorliebe gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte. Schändler schlägt erst zu und fragt dann. Immer provozierend, immer gewalttätig versteckt sich dieses Schwein hinter seiner Uniform und dem Chorgeist der Kameraden. Jeder der unzähligen Angriffe auf Gefangene und jede der noch zahlreicheren rechtsradikalen Äußerungen, Provokationen, wird scheinbar von der Anstaltsleitung der JVA Moabit gedeckt. Als es vor wenigen Jahren nach einer Vielzahl von Angriffen auf Gefangene gar nicht mehr ging, hat man Schändler weg aus der Teilanstalt 2 der JVA Moabit an die Pforte versetzt, um ihn vorerst sozusagen unsichtbar zu machen. Im Jahr 2020 kam Schändler dann in die neu geschaffene Abteilung Sicherheit. Von dieser Abteilung berichten die Gefangene des Öfteren hier in der JVA Moabit. Kann seine gewalttätigen, rassistischen Attitüde freien Lauf lassen. Bei den regelmäßigen Überfällen auf Gefangene in ihren Zellen sind die Gefangenen nämlich allein und Chandler in Begleitung mindestens eines weiteren Schweins der Sicherheit. Und wie jeder weiß, ist das, was zwei oder mehr Beamte gegen einen Gefangenen bezeugen, für die Justiz immer die Wahrheit. Weil sie sich im Angesicht ihrer eigenen manipulierten Wahrheit so unangreifbar fühlen, geben sich manche Nazis aus der Berliner Justiz nicht mal mehr die Mühe, ihre Gesinnung zu verbergen und mutieren zu rechten Influencern. Ein grandioses Beispiel diesbezüglich ist Hendrik Prass. Sein Dienst versieht Prass an gehobener Position in der Teilanstalt 2. Ständig hagelt es von ihm rassistische, faschistische Bedrohungen und Beleidigungen gegen Gefangene. Natürlich wird die Anstaltsleiterin Anke Stein behaupten, von Gesinnung und Verhalten der Beamten Martin Schändler und Hendrik Prass noch nie gehört zu haben. Ein Blick auf die Facebook-Page von Prass verdeutlicht aber die Tatsachen. Eine Vielzahl der Facebook-Freunde sind übrigens auch Justizbeamte und Bullen. Niemand soll behaupten, Menschen verbrennen einfach so in den Zellen der Berliner Knäste. Niemand soll behaupten, irgendwas von dem hier wäre neu. Schon am Beispiel von Martin Schändler und Hendrik Prass zeigt sich der Geist, der durch die Berliner Justiz zieht. Faschismus, Unterdrückung und Repression gegen mutmaßlich unschuldige Gefangene in Moabit wird Vorrang vor dem Mindestmaß an menschenwürdiger Behandlung gegeben. Hier sterben Menschen in ihren Zellen. Rest in peace, Ferhat. Hier entstehen schwere körperliche und seelische Schäden. Doch alles, was Behrens, Stein und Co. einfällt, ist noch mehr Unterdrückung. Dieses System ist das Verbrechen. Nazis morden, der Staat schiebt ab. Das ist das gleiche Rassistenpack. Wir sind heute hier am 23.07., dem Todestag von Ferhat Mayouf, der genau vor einem Jahr in seiner Zelle in einem Brand ums Leben kam. Todesfälle durch Brände in Gewahrsam sind keine Einzelfälle. Ferhat Mayoufs Geschichte weckt Erinnerungen auch an den Fall Uri Gallo, der vor 15 Jahren in Dessau gefesselt in seiner Zelle verbrannte. Sein Tod und die Verwicklung von Polizeibeamten ist nie befriedigend aufgeklärt worden. Oder auch der Fall von Ahmad Ahmed, der am 17.09.2018 in der JVA Kleve durch einen Brand in seiner Zelle starb. Nicht nur, dass sein Tod Fragen aufgeworfen hat, sondern auch der Umstand, dass er durch eine Verwechslung überhaupt inhaftiert wurde. Zudem war die Verwechslung der Polizei bereits wochenlang vor seinem Tod bekannt, auch wenn dies ja später öffentlich gemacht wurde. Immer wieder sterben Gefangene, vor allem People of Color und schwarze Menschen, in den Knästen. Es ist wichtig, hier von Mord zu sprechen, um zu verhindern, dass der Knast verschleiert, was sie an Verantwortung in diesem Zusammenhang zu tragen haben. Auffällig ist auch, dass es oft Menschen sind, die rassifiziert werden. Das heißt, auch das Thema Rassismus wird hier verschleiert. In Knästen sind die Verhältnisse im Vergleich zu draußen sogar verschärfter. Nicht nur, dass rassistische Justizangestellte Teil des Normalzustands sind im Knast, regelmäßig gibt es Fälle wie eben den von Ferhat Mayouf, die das eindrücklich zeigen. Das ist gesellschaftlich ein massives Problem. Knäste sollten Themen sein, mit denen wir uns auseinandersetzen in unserem antikapitalistischen Kampf, in unserem Kampf gegen Rassismus. Als nächstes hören wir einen Beitrag von der Gruppe Free Mumia. Free Mumia, Freedom All. Knäste? Für viele ein Ort der Angst oder des Grauens. Von denen, die bereits da waren, gehasst. Von denen, die noch nicht da waren, meistens aus dem Bewusstsein gedrängt. Dabei ist Gefangenschaft eine permanente Drohung der besitzenden Klasse an alle von uns, um uns daran zu erinnern, die eigene Arbeitskraft ausbeuten zu lassen. Falls nicht, kann es uns am Ende einer längeren Sanktionskette passieren, genau dort zu landen. Dabei haben wir uns nie freiwillig oder aus vernünftigen Gründen darauf geeinigt, für Wohnung, Nahrung, Kleidung, Gesundheit, Bewegung schlicht für unsere gesamte Existenz zu zahlen. Es fühlt sich häufig so an, als ob die Zeit davonläuft. Die Grundlagen für die Mehrheit der Menschen sind bedroht und der beinahe sicher erscheinende ökologische Kollaps unseres Planeten der auch in den reichen Ländern nicht mehr viel Perspektive übrig lässt, ist eine Bedrohung für uns alle. Warum angesichts dieser Aussichten jetzt und hier den Kampf gegen Kneste aufnehmen? Warum solidarisch mit denjenigen sein, die diesen Kampf bereits begonnen haben? Was hat das mit uns zu tun? Nun, zuerst, wir bekommen nichts, was wir nicht gefordert haben. Freiheit oder genauer die Abwesenheit von der Bedrohung eingesperrt zu werden, gibt es nur, wenn wir gemeinsam unsere Ängste und Zögerlichkeiten überwinden. Dann ist aber auch viel mehr vorstellbar. Ein Leben frei von Ausbeutung und Unterdrückung, basierend auf freien Vereinbarungen der Menschen untereinander. Zu jedem Zeitpunkt kämpfen überall auf der Welt immer Menschen für dieses Ziel, mal mehr, mal weniger. In den USA haben Gefängnisse seit Ende der offiziellen Sklaverei von 1865 die Aufgabe übernommen, die rassistische Konkurrenz und ökonomische Hackordnung der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Seit den Black Power-Kämpfen der 1960er und 70er gibt es einen nicht enden wollenden Kreislauf von Kämpfen von den Betroffenen gegen die Massenhaftierung. Seit einem großen Streik im Jahr 2016 fordern Gefangene in den USA eigentlich nur noch eins: die tatsächliche Beendigung der Sklaverei durch Abschaffung der Gefängnisse. Einer derjenigen, der sich seit knapp 40 Jahren daran beteiligt, ist der gefangene Journalist Mumia Abu-Jamal. Seine Berichte aus den Todestrakten Pennsylvanias und aus dem Inneren der Gefängnisindustrie halfen US-Bürgerinnen und Bürgern zu verstehen, wie Gefängnisse ihre destruktive Rolle im Leben armer Menschen ausüben können. Mumia selbst kämpft seit 1981 um seine Freiheit. Eigentlich sollte er bereits seit über 2 Jahren ein neues Verfahren haben, aber das wird von mehreren Seiten blockiert. Zusätzlich gibt es genau wie bei vielen anderen Langzeitgefangenen einen permanenten Kampf um medizinische Versorgung, in dem Mumia in den vergangenen Jahren dank starker Solidarität von innerhalb und außerhalb der Gefängnisse erstaunliche Erfolge aufzuweisen hat. Mumia, you will never walk alone. Für eine Gesellschaft ohne Konkurrenz, Ausbeutung und Unterdrückung. Für eine Gesellschaft ohne Gefängnisse. Free Mumia, freedom all. Wir wollen auch Mumia selbst hören. Deswegen im Folgenden ein Audiobeitrag von ihm. Death in cell number 5. A Sierra Leonean refugee named Udi Jalloh burned to death in cell number 5 in the city of Dessau, Germany. The date, January 7, 2005. Police at the station have called it suicide. His friends and fellows have raised some damning questions. How do you tie your hands and feet and burn yourself to death? Since that day to this, friends of Jalloh and anti-racist organizers have been trying to build a movement against racist violence, often perpetrated by the state, especially against African refugees like Udi Jalloh. Jalloh was 21 years old. Anti-racist Germans and migrant groups have organized to demand and fund an X-ray of Jalloh's corpse, where they found he suffered a broken nose and serious injuries to his middle ear. Earlier requests for such an examination were turned down by the state prosecutor, who said it wasn't necessary. And while the cops who may have murdered burned to death a black immigrant in a holding cell face an almost certain impunity, activists who've spoken out against the cops are being sued now for libel and defamation. For more information, contact www.thevoiceforum.org. Remember, Udi Jalloh. From Death Row, this is Mumia Abu-Jamal. These commentaries are produced by Noel Hanrahan for Prison Radio. Peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Vor knapp 2 Wochen demonstrierten ca. 200 Menschen vor der JVA Moabit in Gedenken an Fehad Mayouf. Zuvor hatte es an einem anderen Teil Moabit eine Gedenkkundgebung gegeben, von der wir jetzt ja schon etliche Eindrücke gehört haben. Es werden weitere folgen. Die Demo im Anschluss war sehr laut, dort wurde nicht geredet, sondern sehr wütend geschrien. Es gab ein Feuerwerk vor dem Gefängnisgebäude. Und bevor wir jetzt im zweiten Teil der Sendung das nochmal vertiefen, spiele ich euch einmal ein paar Töne Radaumusik zur Erbauung und Entspannung. Minds are in motion, turning ever faster. Play your part in the big machine. The stage is set, the road is chosen. Your fate be ordained. We are watching you every step of the way. Never too late to stand your ground. Revolution begins in you, in me. Revolution, once lost, lost in the game. Mental chains breaking now. Set yourself free. Who are they to tell you what to do? The stage is not set, the road is not chosen. Your fate will be ordained. They are losing control every step of your way. Never too late to stand your ground. Revolution begins in you, in me. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Das war Mord! Widerstand an Lebe! Am 23. Juli 2020 verbrannte der Untersuchungsgefangene Ferhat Mayouf in einer Zelle in der JVA Moabit. Und am 23. Juli 2021, also vor anderthalb bis zwei Wochen, demonstrierten viele Menschen in Gedenken an ihn sehr laut und wütend vor der JVA Moabit. Zuvor gab es eine Gedenkkundgebung und wir hören einen weiteren Redebeitrag hier von der Migrantifa Berlin. Genau, wir sind von Migrantifa Berlin und wir haben auch einen Redebeitrag vorbereitet. Liebe Angehörige, liebe Genossinnen und Freundinnen und auch liebe Insassen, die uns jetzt leider, leider nicht hören können. Im Herzen sind wir heute bei den Angehörigen von Ferhat Mayouf. Wir teilen euren Schmerz und eure Trauer. In Gedenken sind wir bei all unseren Geschwistern, die Opfer dieses zutiefst rassistischen und ausbeuterischen Systems geworden sind. Entweder es ist die Faust im Gesicht oder das Knie im Genick, Schüsse in den Rücken oder das Verbrennen in der Zelle. Schon so viele wurden ermordet. Wie so oft fragen wir uns, wie häufig wir hier noch stehen müssen. Wie oft werden wir noch um unsere Verstorbenen trauern und für ihre Gerechtigkeit kämpfen müssen. Ferhat Mayouf war kein Einzelfall. Genauso wenig wie Uri Jalloh, Hussam Fathel oder Ahmed A. Einzelfälle waren. Rassismus, das ist die Abschottung an den EU-Außengrenzen, die brutalen Abschiebungen und die menschenunwürdigen Lagersysteme. Es sind die Zustände in Moria und in den Lagern hier in Deutschland. Es sind die immer krasseren Einschränkungen des Asylrechts und das jahrelange, oft vergebliche Warten auf einen sicheren Status. Es ist der Kapitalismus, der von der Überausbeutung illegalisierter in schlecht oder unbezahlten Jobs lebt. Es ist das koloniale Ausbeutungssystem im globalen Süden, das überhaupt erst die Zustände schafft, aus denen Menschen fliehen müssen. Und es ist die fucking Polizei und Justizgewalt, die das System am Laufen halten. Knäste und die damit einhergehende Isolierung sind das härteste Machtmittel des Staates, um politische Kämpfe sowie Identitäten zu brechen und Menschen zur Hörigkeit zu erziehen. Und deshalb gehören sie endlich abgeschafft. Uns allen ist klar, dass das keine Sache ist, die von heute auf morgen passieren kann. Um das zu erreichen, müssen wir uns alle weiter organisieren und auch Gemeinschaften bilden, die auf kollektiver, zwischenmenschlicher Verantwortung gegründet ist. Wir brauchen dafür ein kollektives Verständnis von Infrastruktur, von Sorge, aber auch von Gerechtigkeit, damit wir unserem Ziel einer befreiten Gesellschaft schon hier und jetzt ein bisschen näher kommen und die unterdrückerischen Verhältnisse, in denen wir momentan leben, irgendwann mal überwinden können. Wenn wir also von Befreiung sprechen, meinen wir auch die Befreiung von einem repressiven und rassistischen System der Überwachung, Bestrafung und der Knäste. Viele, viele von uns und viele andere werden noch im Knast landen, weil sie gegen die herrschende Eigentumsordnung verstoßen, weil sie klauen, um ihre Familien zu ernähren, weil sie Drogen dealen, weil sie keine Arbeitserlaubnis haben, weil sie sich gegen die Herrschenden auflehnen oder weil sie einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Und während diese Leute im Knast landen, können die anderen, die Milliarden an Steuern hinterziehen oder die Massen an ArbeiterInnen unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten lassen, sich weiter auf ihre Profitmaximierung konzentrieren. Dieses Knastsystem, diese Klassenjustiz richtet sich also auch gegen ArbeiterInnen und gegen Prekarisierte, während sie die eigentlichen TäterInnen, die Profiteure des Kapitalismus, davonkommen lässt. Ich und wir haben Ferhat nicht gekannt. Und doch stehe ich, heute hier in tiefster Solidarität mit den Angehörigen und wir werden nicht schweigen, bis es vollständige Aufklärung und Gerechtigkeit für den Mord an Ferhat Mayouf gibt. Wir sind heute aber auch hier für diejenigen, die auf der anderen Seite der Mauern sitzen müssen. Wir kämpfen ihre Kämpfe, eure Kämpfe hier draußen weiter. Dass wir heute hier stehen und unsere Genossinnen, MitkämpferInnen und FreundInnen sehen, lässt uns hoffen. Indem wir erinnern und gedenken, kämpfen wir und leisten Widerstand. Knäste töten, Rassismus tötet, diese Klassenjustiz tötet. Das wissen wir und dagegen werden wir weiter kämpfen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Yalla Migrantifa. Ferhat Mayouf, das war Mord. Widerstand an jedem Ort. Das war Mord. Widerstand an jedem Ort. Wir haben noch einen Audiobeitrag von der Tochter von Mohamed Idrissi. Vielleicht habt ihr auch von diesem Fall mitbekommen. Auch er ist durch Polizeigewalt gestorben. Ich lasse einfach die Tochter sprechen. Mein Name ist Aisha. Ich bin von Justice for Mohamed. Mein Vater Mohamed Idrissi ist am 18.06.2020 im Rahmen eines Polizeieinsatzes in Bremen-Gröpeling ums Leben gekommen. Mohamed war psychisch krank, litt an einer paranoiden Schizophrenie. Dies war den Polizisten bekannt, die am Einsatz beteiligt waren. Und trotzdem behandelte man ihn wie einen Schwerverbrecher oder sogar wie ein Tier. Auf die Nachfrage, ob er etwas dabei habe, antwortete er mit Ja. Doch dies wurde schlichtweg ignoriert. Man ließ die Situation eskalieren, drängte ihn in eine Ecke, besprühte ihn mit Pfefferspray und schoss ihn nieder. Dabei wollte Mohamed doch nur flüchten. Gott sei Dank gab es dieses Video. Dieses Video wurde in den sozialen Medien hochgeladen und wir erfuhren auch nur dadurch von Mohameds Tod. Dieses Video ist für uns ein Segen und ein Fluch zugleich. Wie viele Menschen sterben bei Polizeieinsätzen? in Polizeigewahrsam, bei Kontakt mit staatlichen Institutionen. Vermehrt sind es doch Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Menschen, die ein psychisches Leiden haben. Das ist eine Tatsache, doch dies wird öffentlich gänzlich ignoriert. Wir lassen uns das nicht weiter gefallen. Wir kämpfen weiter. Zur schrecklichen Normalität gehört es, dass die Polizei und die Justiz morden, vertuschen und zusammenhalten. Dies hat man auch in dem Fall von Mohamed Idrissi gesehen. Wir konnten nach der Wiedereinstellung dieses Falls, nach eigenen Ermittlungsarbeiten, die Wiederaufnahme bei der Generalstaatsanwaltschaft erzwingen. Wir lassen nicht locker. Das sind wir jedem Opfer schuldig. Wir haben die ultimative Gewalt erfahren. Dem Menschen wird einfach das Leben genommen. Unser Weg ist nicht weitere Gewalt, sondern Heilung mit Gerechtigkeit. Zusammen schaffen wir das. Hebt die Fäuste gegen diesen strukturellen Rassismus und Polizeigewalt. Wir schaffen das zusammen, wir halten zusammen. No justice, no peace. BerlinerInnen laut und wütend gegen rassistische Morde im Knast durch SchließerInnen oder draußen auf der Straße durch Polizei. Hier aufgenommen am 23. Juli in Berlin-Moabit auf dem Weg zum Knast, dort zur JVA Moabit. Vorher gab es einen Gedenkkundgebungsort, wo über Ferhat Mahiouf nachgedacht wurde und die Umstände, die zu seinem Tod führten. Einen weiteren Beitrag hört ihr nun von der Gruppe Death in Custody. Wir müssen uns das vor Augen führen, dass die Menschen in einer absoluten Ohnmachtssituation sind, völlig ausgeliefert dem, was sie an Gewalt in den Momenten erleben. Ferhat Mahiouf als auch Uriallo waren in ihren Zellen verbrannt. Und wir kennen seit letztem Jahr, seit George Floyd, immer mehr Fällen, die bekannt werden von Menschen, die in Gewahrsam zu Tode kommen, ermordet werden. Im Folgenden kommt ein Beitrag vom Bündnis Death in Custody, die sich genau mit diesen Themen auseinandersetzen und dazu arbeiten. Ich grüße euch und vor allem heute die Angehörigen von Ferhat Mahiouf im Namen der Kampagne Death in Custody. Ich grüße auch all die Gefangenen, die heute nicht mit uns hier draußen stehen können. Und wir sind auch für euch hier, weil uns nicht egal ist, was da drinnen passiert. Vor einem Jahr brannte die Zelle von Ferhat Mahiouf. Zeugen der Todesnacht berichten, dass er minutenlang um Hilfe geschrien haben soll. Die SchließerInnen sollen das gehört haben. Sie standen wohl unmittelbar vor der Zelle, doch die Zellentür, wie wir jetzt eben schon gehört haben, wurde erst geöffnet, als Ferhat Mahiouf schon tot war. Seither spricht die JVA Moabit von seinem Tod als Suizid. Das steht auf meinem Zettel gerade in Anführungszeichen und ich erkläre euch gleich, warum. Als Kampagne Death in Custody haben wir in den letzten 2 Jahren ca. 186 Todesfälle von schwarzen Menschen, People of Color und anderweitig rassistisch markierten Menschen in Gewahrsamssituationen wie Haft oder Polizeigewahrsam seit den 90ern dokumentiert. 186. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich noch viel höher. Die allermeisten Todesfälle werden uns nämlich gar nicht erst bekannt, wenn es nicht hartnäckige Initiativen gäbe, die sich durch diese staatliche Repression, die ihnen entgegenschlägt, nicht abschrecken lassen, die gegen das Vergessen ankämpfen und sich für Aufklärung und Gerechtigkeit einsetzen. Dass wir also überhaupt irgendwas über die Todesumstände von Ferhat Mahiouf wissen, ist seinen solidarischen Mitgefangenen zu verdanken. Wohl zum Dank dafür, wie Kai vorhin schon erzählt hat, wurden sie von der JVA Moabit mit einer Extraportion an Repression überzogen. Zellendurchsuchungen und so weiter. Kein Wunder also, dass wahrscheinlich voll viele solcher Todesfälle gar nicht erst ans Licht kommen. Die JVA Moabit ist der Auffassung, dass Ferhat Mayouf das Feuer in seiner Zelle selbst gelegt hat und sich damit selber das Leben genommen hat. Diese reflexhafte Einordnung als Suizid bei Todesfällen in Haft ist bequem für die Vollzugsbehörden, weil sie damit jede Verantwortung von sich weisen. Also nach dem Motto, für seinen Tod ist jeder Gefangene selber verantwortlich und damit kommen sie bequem aus der Sache raus, die Behörden. Hinter Gittern nehmen sich etwa 7-mal mehr Menschen das Leben als außerhalb des Strafvollzugs. Selbst wenn Ferhat Mayouf seine Zelle selber angezündet haben sollte, dann wäre es die verdammte Aufgabe der JVA Moabit gewesen, ihn vor dem Feuertod zu beschützen. Denn der Staat ist für jeden Gefangenen verantwortlich, denn wenn er Menschen einsperrt, muss er gewährleisten, dass sie die Haft auch überleben. Doch bereits die Haftbedingungen an sich treiben Gefangene, wie wir auch eben schon gehört haben, systematisch in den Tod. Die Demütigungen, die Freiheitsberaubung, die allumfassende Auslieferung, die Willkür des Personals bringen viele Gefangene in ausweglose Situationen, aus denen sie sich nicht lebend selber befreien können. Und besonders schlimm trifft das natürlich Gefangene, die mit der Abschiebung in Krieg, Verfolgung und existenzielle Notlagen rechnen müssen. Noch dazu sind im Knast inhaftierte Menschen besonders häufig von Risikofaktoren wie Armut und psychischen Erkrankungen betroffen. Diese Tatsachen zeigen doch, von einer freiwilligen Selbsttötung kann niemals im Knast die Rede sein. Es gibt keinen Suizid im Knast. An dieser Suizidthese zweifeln wir auch deshalb, weil für die Öffentlichkeit kaum nachvollziehbar ist, was hinter Gittern passiert. Und genau das bietet Raum für die Vertuschung von staatlichen Verbrechen. Schon vor dem Zellenbrand soll Ferhat Mayouf vom JVA-Personal verprügelt worden sein und Rippenbrüche erlitten haben. Als er um psychologische Unterstützung gebeten hat, wurde sie ihm verwehrt. Warum zur Hölle hat er keine Hilfe bekommen? Und warum hat sich das Personal dann auch noch geweigert, seine Zellentür zu öffnen, als bereits klar war, dass es darin brennt? Exemplarisch wollen wir heute auch noch ganz kurz an 2 weitere Todesfälle erinnern, zu denen man beim Thema Zellenbrand einfach nicht schweigen darf und bei denen die Suizidthese eine glatte Lüge war. Es sind 2 von insgesamt 10 Zellenbränden, die in unserer Dokumentation bislang verzeichnet sind, aber wie gesagt, wir gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Also, 2018 starb der aus Syrien geflüchtete Kurde Ahmed Ahmad an den Folgen eines Zellenbrands in der JVA Kleve, in der er 2 Monate lang unschuldig verhaftet war. Bis heute weigern sich die Behörden, Verantwortung für seinen grausamen Tod zu übernehmen. Ahmed Ahmad hätte gar nicht erst inhaftiert werden dürfen. Angeblich ist er schlicht verwechselt worden. Und damit begann dann ein Versagen der zuständigen Personen und Behörden, das sich im Zellenbrand im September 2018 für Ahmed Ahmad tödlich fortsetzte. Seine Hilferufe in der Nacht wurden ignoriert und er wurde nur 26 Jahre alt. Und jetzt zu Uri Jalloh, über den wir auf jeden Fall sprechen müssen, wenn wir über Zellenbrände sprechen. Er ist 2005 an Händen und Füßen gefesselt, in einer Dessauer Polizeizelle angezündet worden. Selbst da behaupten die Behörden bis heute steif und fest, es handle sich um Suizid. Doch mehrere unabhängige Gutachten zeigen, dass das überhaupt nicht stimmen kann. Die Gutachten legen vielmehr nahe, dass die Dessauer PolizistInnen Uri Jalloh ermordeten, seinen Leichnam verbrannten, um schwere Misshandlungen an ihm zu vertuschen. Zusammen legen sich also Polizei und Staatsanwaltschaft mit vereintem Chorgeist ins Zeug, um jede Aufklärung und Rechenschaft für die TäterInnen in Uniform unmöglich zu machen. Im Oktober 2019 wurde das Verfahren dann endgültig eingestellt. Diese sogenannte Justiz hat immer wieder Menschen verfolgt und kriminalisiert, die sich für Aufklärung und gegen das Vergessen einsetzen. Bestes Beispiel hierfür auch wieder am Beispiel Uri Jalloh ist die Kriminalisierung des Slogans Uri Jalloh, das war Mord. Das sind Einschüchterungsversuche der Justiz, von denen wir alle uns nicht abhalten lassen dürfen. Auch wenn unsere intensive Arbeit als Kampagne jetzt erstmal abgeschlossen ist, wird unsere Recherche fortgesetzt und jährlich aktualisiert. Meldet euch bitte, falls ihr von Todesfällen wisst, die wir noch nicht verzeichnet haben, und besucht unsere Dokumentationsseite. Das ist doku.deathincustody.info. Aber wir sind auch per Mail und per Twitter erreichbar nach wie vor. Wir gedenken Ferhat Mayouf. Wir gedenken all der Menschen, die durch Rassismus und Gewahrsam in Deutschland und auf der ganzen Welt ihr Leben verloren haben. Unsere Solidarität gilt ihren Angehörigen, die ohne sie weiterleben müssen. Wir unterstützen den Bruder von Ferhat Mayouf in seinem Kampf um Aufklärung und Gerechtigkeit. Wir stehen solidarisch an der Seite der Gefangenen, die sich allen Schikanen zum Trotz für Aufklärung einsetzen. Jeder Tod durch Rassismus, Knast und Polizei ist einer zu viel. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice. Soweit heute Eindrücke von der Anti-Knast-Demonstration in Gedenken an Ferhat Mayouf, die am 23. Juli in Berlin in Moabit stattfand. Es gibt natürlich noch viele weitere Geschichten dazu, Hintergründe. Einen Webblog oder Webseite, die sehr zu empfehlen ist, ist die der Criminals for Freedom. Findet ihr im Internet unter criminalsforfreedom.noblogs.org, also Criminals for Freedom in Englisch ein Wort. Und dann .noblogs.org. Da sind natürlich nicht nur Geschichten über Ferhat Mayouf, aber eine Menge Sachen veröffentlicht, auch von anderen kämpfenden Gefangenen hier im Berliner und Brandenburger Raum. Sehr lesenswert, schaut euch das mal an. Verbreitet es weiter. Unsere Sendung ist jetzt gleich zu Ende. Das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal, der seit 1981 selbst für seine Freiheit kämpft und heute hier in einem schon etwas älteren Beitrag über den Tod von Uri Jalloh ja auch in der Sendung zu hören war, also auf der Demo wurde er abgespielt. Und ich möchte nochmal allen sagen, die diese Sendung interessant finden, ihr könnt einen Podcast davon finden, und zwar auf radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal, radioaktivberlin.nostate.net. Und den könnt ihr natürlich gerne auch an Freunde, Bekannte oder in den Medien, sozialen Netzwerken eures Vertrauens weiterverbreiten. Ich verabschiede mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America,